Augen, die nicht durchsehen, keine Ohren, die überhören. Will keine Türen, die nicht aufgehen, grad wenn wir Einlass begehren. Kein fauler Zauber, der uns blendet und trügt. Kein fauler Zauber, der uns einfach feige belügt. Will keine Brücken, die nicht tragen. Keine Straße krümmt sich im Kreis. Will keine Rede, die nicht mehr sagt, als jedes Kind es schon weiß. Kein fauler Zauber, der uns blendet und trügt. Wir wissen, was wir wollen und dass nur Trost nicht genügt. Das Eis taut auf der Haut und wir werden jede Sehnsucht bemühen. Das Eis taut auf der Haut, aus der alten Erde treibt neues Grün. Will keine Träume aus dem Kühlfach, keine Sattheit, die uns beschwert. Und das Misstrauen und der Hass.